Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Wenn ich so schaue, was ich mir hier zusammengelegt habe, dann würde ich zu Beginn gerne etwas im Wagen bleiben und einfach mal sagen, ich schließe für heute kategorisch überhaupt nichts aus. Ihr habt es gerade gehört, die Straßen im Sektor sind frei. Das war nicht immer so. Vor etwa einer Stunde gab es noch einen etwas ärgerlichen, zumindest für mich ärgerlichen Stau zwischen dem Leverkusener Kreuz und Köln-Niel auf der A1, der mich doch eine ganze Latte von Zeit gekostet hat. Ich bin hier ein bisschen atemlos jetzt reingekommen und dachte mir, wir laufen uns vielleicht gemeinsam erstmal ein bisschen warm mit einem älteren Titel von einem Mann, den wir heute gleich wohl aber noch einmal hören werden, mit brandneuen Tracks bzw. Versionen von seinen Tracks. Die Rede ist von einem britischen Hausproduzenten, den ich seit Tag 1 extrem schätze. Ein junger Kerl, der von Anfang an das Genre, das Phänomen Dubstep in seine Haustunes mit übernommen hat. Die Rede ist von Midland, ein etwas zurückliegender Titel, Placement, hier im Lone Remix. Midland, einfach großartig. Wir hören ihn in der heutigen Show noch wieder, dieser Titel hier, Placement im Lone Remix. Ladies and Gentlemen, der Mann, den ich jetzt spielen möchte, als das, was mache ich denn hier, als das vor 6-7 Jahren losging mit der Beat Science, er war dabei, he was there. Allerdings nur mit ganz wenigen Titeln gehörte er zur ersten Generation derer, die sich damals oft noch zusammenschließen mussten, um diese neue Musik, diesen abstrakten, instrumentalen Hip-Hop, angereichert mit zahlreichen anderen Einflüssen auf Compilations, auf Mixtapes oder sonst wie, unter die Leute zu bringen. Sein Name ist This One. Er kommt aus Australien, und jetzt ist er wieder da. International. Warrior Queen, we have it locked like that, man. I'm here to tell you. Yeah. Real bad, yeah. 3 years without fears, man. Trust me. On the ends, me and me first to down a whole of meds. Sipping in the sea, high grades to the ends. Back no left free, no take we lightly. Why up on the fast, fast, can't. Why are we them pilots? And now them are free, the ends, hot, hot. I like bad habit, them a drop. Who tell the fast, the world, them fi wire back. Take a shot in a them face and shell out head. Because real bad. Yo, he's a goner. Come here, bust it up from me, a youngster. From me little and I grow, me say me a youngster. Pure premiums me get from me mother. Straight road, tried not to be a murderer. Fling where they gonna start pray. Instead G times lucky, I say no, not today. Today you're not so lucky. Today you're tons up. I'll be killing, killing, but we'll be spilling, spilling. Tomorrow is the day I will be chilling, chilling. Because then check. Wir sind hier bei 1-3-4. Diesen jungen Schotten namens Locker habe ich im letzten Jahr, wie ich mich sehr gut entsinne, verschiedene Male gespielt mit seinen rhythmisch ausgesprochen wechselhaft unsteten Tracks. Hinter jedem dritten, vierten Takt lauert gewissermaßen eine neue Gefahr, wenn man so will, alle Facetten neuer Bass-Music hier in 3-4 Minuten mal weitgehend locker integriert. Wie der Name im Übrigen auch schon sagt. Locker, die neue EP heißt If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Wrong. Davor habe ich gespielt einen neuen Produzenten aus Nottingham, der nennt sich Timber, mit Musik von seiner Flowpoke betitelten EP. Und der angekündigte This One aus Australien hat natürlich Verstärkungen mitgebracht auf seinen Tunes, die nachzuhören sind auf Everyday Grind, seiner aktuellen EP. Und zu diesen Stimmen gehört neben Alo Black zum Beispiel auch die der Warrior Queen, die wir eben gehört haben. Die Schwedin Maria Linden nennt sich I Break Horses. Hier ist Musik aus ihrem neuen Album. We'll be right back. Großartiges Album ist das mit mondänen, elegischen Tracks. Kia Ruskaro heißt es. Ich habe mich eben so ein bisschen vor dem Titel des Albums gedrückt, aber dieses Wort gibt es tatsächlich mit der entsprechenden Aussprache. Es heißt so viel wie hell dunkel. Musik hier vom Chicago-Duo Supreme Cuts, Divine Ecstasy, ist ein Album mit starken House-Tracks, die vokalisiert sind. Größtenteils zumindest hier von Jenny, der Polisar-Sängerin. sind hier bei 1Live4. Dieses Album, ich sag's nochmal, den Titel Divine Ecstasy von dem Chicago-Duo Supreme Cuts, angereichert durch eine ganze Reihe von Stimmen, ist ein sehr starkes Album, das immer zu so eine Balance, kann man kaum sagen, eine Schräg-Schieflage, aber doch eine Beziehung sucht zwischen Popmusik und verdrehten Dancefloor-Beats. Und auch das aufweist, was die eben gehörte Platte im Titel unterstellte, Hell und Dunkel, nämlich. Hier höre ich so für mich, vielleicht spinne ich ja, weil ich fast eine Stunde in einem Stau gestanden habe, nicht ganz, vielleicht reime ich mir das irgendwie zusammen, aber ich habe hier so leichte Echos von Twin Peaks gehört. Und weil dem so ist, habe ich einfach mal eine Band mitgebracht aus Anfang der 90er Jahre, die auch mit insbesondere einem Titel so das berühmt-berüchtigte musikalische Motiv dieser Schauer-Serie berührte. Die britische Band, die es lange schon nicht mehr gibt, die Senseless Things, mit einem Titel aus Anfang der 90er Jahre, Different Tongues. No worry, fortune that money can't buy. For me, it's worth watching when you just go by. And hold me now. And hold. I didn't see that one coming. I didn't see it at all. I just stood there watching. And hold me now. And hold. Ich komme mehr und mehr zu der Einsicht, der Typ hier ist mein Mann, my man, Pete McLeod, heißt er, kommt aus Großbritannien, ist eine Entdeckung des Schotten Alan McKee. Rolling Stone war der erste Song, den er veröffentlicht hat, der auch hier zu hören war. Jetzt das Album hinterher, das heißt genauso Rolling Stone. Pete McLeod, kurze Haare, Sonnenbrille, 3 Tage Bart, dunkelblaue Jeansjacke, schwarze Jeans, Gitarre in der Hand auf einem sandigen Feldweg. Es könnte Spanien, Portugal irgendwo da unten in der Ecke sein. Cooler Typ, mag ich. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, die schwierigsten Songs sind die, die einfach klingen. Und davon hat er eine ganze Reihe auf seinem Album Rolling Stone, das jetzt erschienen ist. Die Frau ist gut, von der hören wir auch 2 Titel heute Nacht. Sie kommt aus England, Sascha Kiebel heißt sie. Hier im Zusammenspiel mit dem Produzenten Sink, einem uralten Drum-and-Bass-Haudegen, der aber schon seit einiger Zeit zur Rinse FM Party Löwen Crew zählt und Four to the Floor produziert, wie wir hier das auch hören werden. Only for Tonight, featuring Sascha Kiebel. Sometimes. Nochmal, der Titel hier heißt Only for Tonight, stammt von Sink aus dem letzten Jahr und zeigt in ihren bisher eher sparsamen Rollen die Sängerin Sascha Kiebel, im Übrigen das hier ein Remix vom Totally Enormous Extinct Dinosaur. In diesem Jahr will sie endlich ihr Debütalbum fertigstellen. Diese Frau, die auf der Website so trotzig und zu allem entschlossen in die Kamera schaut, unter der Regie von Def Hines. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei herauskommen wird. Ich muss den Satz hier leider beenden, denn es geht schon weiter mit Warpaint. Don't 1, 2, 4, Ladies and Gentlemen, ich würde gerne die zuletzt gespielten und gehörten Musiken gleich nochmal benennen nach den Infos, die in etwa 3 Minuten auf uns zukommen. Gerade The War on Drugs gehört. Hier 2 Cousins aus den USA, Painted Palms. Ich sag schon mal bis gleich. Bevor ich hier weiter brettere, erlaubt, dass ich ganz kurz, muss man hier ein bisschen, ist nicht ganz so leise, ist, erlaubt, dass ich ganz kurz vielleicht noch 2, 3 Sätze zu den eben gehörten Tracks sage. Jetzt habe ich die Musik jetzt doch wirklich komplett runtergezogen, sonst kann ich mich nicht so richtig gut konzentrieren. Ist immer, wenn man so im Stau stand, also darf ich das bitte als roten Faden hier so durchziehen? Man ist dann ein bisschen aufgewühlt. Ich habe ja nun keine Uhr leider, aus tiefster Überzeugung. Ein Mensch ohne Uhr im Wagen natürlich selbst befindet sich eine, aber ich bin es gar nicht gewohnt drauf zu schauen und dann muss ich das tun im Stau und denke immer, meine Güte, die Zeit läuft, jetzt macht mal voran da, aber ich meine, da können die anderen ja auch nichts für. Also nichts ist, wäre für mich schlimmer, als hier irgendwo so erst um 22:45 zum Beispiel an so einem Abend reinzuschneien. Also da stände ich, glaube ich, dann wirklich auf dem Schlauch und wüsste so auf Anhieb gar nicht, was ich da sagen sollte. Aber lassen wir das. Ich habe noch Musik gespielt, zum Beispiel von der vierköpfigen amerikanischen Frauenband Warpaint, eine großartige Gruppe aus Los Angeles, bei deren Titeln man immer so das Gefühl hat, sie kommen so langsam in die Spur und dann spielen sie so vor sich hin. Sie wissen selber noch nicht ganz genau, wohin der Weg gehen wird. Ich finde ihr neues, das ist das insgesamt zweite Album, gleichnamig, also Warpaint, hat insbesondere auf der zweiten Hälfte der Tracks, sind 12 Stück, sehr krautige Elemente, so mystische Basslines, die sich immer wiederholen und einfach die Tracks werfen verdammt gute Vibrationen ab. Ich habe nun einen gespielt, der so ein bisschen Discoid ist und nicht zuletzt deshalb womöglich auch Disco-Very heißt. Dann habe ich unmittelbar vor den Infos ein Duo gespielt, das ich hier nicht so ohne weiteres überschlagen möchte. Es sind zwei Cousins, die im Laufe der Jahre mal locker 1000 Meilen voneinander entfernt haben, sich ihre Musik vermutlich per Files zugeschickt haben, mittlerweile aber in Kalifornien relativ nah beieinander hocken. Die beiden nennen sich Painted Palms, also angemalte Palmen. Forever ist ein Album, das just jetzt am Freitag erschienen ist. Und das mich insofern fasziniert, als hier immer wieder Psych-Pop-Ansätze zu hören sind, die so in die 60er Jahre gehen, auch so ein bisschen George Harrison, Beatleske Einflüsse auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr helle elektronisch gefärbte Sounds, die mich hier und da sogar an so zumindest ehemalige Avantgarde der Marke Yersayer erinnern. Das ist ein richtig gutes Album, Painted Palms. Und dann habe ich einen Titel gespielt, ich bin gleich durch, keine Sorge, einen Titel der War on Drugs, einer Band aus Philadelphia, die auch so leichtes elektronisches Flirren hat, die durchaus in der Lage ist, ihre Tracks so, ihren Tracks, so eine leicht ambient schwebende Note zu verleihen, obwohl die Gruppe auch in der Lage ist, immer einen federnden, nicht enden wollenden, zumindest scheint es so, Groove unter die Tracks zu legen. Red Eyes ist ein vergleichsweise kurzes Stück und die Melodien, da beißt die Maus nun mal keinen Faden ab, man kann interpretieren und vergleichen und wie man will, so irgendwer in der Band muss einfach ein Bruce Springsteen-Gen haben. Das ist mir nun schon mehrfach bei Titeln von den War on Drugs aufgefallen und wo ich den Namen Bruce Springsteen gerade erwähne. Sein Album High Hopes habe ich heute auch mitgebracht und würde gerne nach Mitternacht einen Titel daraus spielen. Jetzt geht's zunächst weiter mit einem Mann, den wir hier schon hatten. Sein Name ist Midland. We'll be right back. Ein großartiger Typ, dieser Midland, hat im letzten Jahr 2013 also eine höchst erfolgreiche 12er veröffentlicht. Trace hieß die, und sowohl die A- wie auch die B-Seite bekommen jetzt ein neues, stärker perkussiv geratenes Outfit. Das gilt für den Titeltrack Trace, den wir hier im Grain Remix hören, ebenso wie für die B-Seite. Achtung, for Yacht Club Use Only, so heißt die immer noch. Und kommt jetzt neuerdings im Lian Weinhall Remix. Also nur für Yachtclub-Gelände oder Yachtclub-Mitglieder geeignet und gestattet. Und weil ich das selber noch nicht bin, lasse ich da hier und jetzt natürlich die Hände von. Live hier. Ganz kurzer Break hier. Dieser Mann heißt Debukas. Ich habe den im letzten Jahr kennen und schätzen gelernt mit einer 12er, die ich hier sogar noch vor mir liegen habe, ohne sie jetzt gespielt zu haben. Aus dem Juli 2013. Reach Out Feel hieß diese 12er mit diversen sehr starken Remixen und insgesamt sehr ausgeprägten Cowbell, also Kuhglocken Beats. Davon ist auf dem Album, das ich jetzt in die Hände bekommen habe, vor wenigen Tagen von Debukas, I Am Machinery, zwar jetzt nicht mehr so viel zu spüren und zu hören von den Kuhglocken, aber das sind derart ausgefuchste Tracks, die ähnlich wie wir das zum Beispiel von Hot Chip kennen, so aus einer Dancefloor-Position immer auch so den Pop-Track suchen und auch finden, unheimlich gute Pausen, Breaks haben, einfach sehr schlüssige Tracks, die mir unheimlich gut gefallen. Der Mann ist klasse und das hat mich bewogen, mal so ein bisschen näher hinzuschauen. Er ist Schotte. Er heißt John Clark und am Ende der Geschichte musste ich völlig überrascht feststellen, dass ich ihm vermutlich in den 90er Jahren schon persönlich begegnet war oder sein musste. Damals nämlich soll er wohl Mitglied der schottischen Indie-Band Biz gewesen sein. Einige von euch werden sich mit großer Sicherheit an diese charmante Gruppe noch erinnern, B.I.S. geschrieben, der ich mal gegenüber saß und mit der ich eine große Sympathie teilte. Was ich entsinne mich noch genau daran lag, dass wir dieselben Ringe trugen. Nämlich diese riesenfetten, total billiges Material natürlich, Ringe mit einer eingravierten Rakete. Rocket from the Crypt gaben diese Ringe raus und sowohl Biz trugen die. Sie hatten mit der Gruppe vor kurzer Zeit damals gespielt und ich trug sie auch, weil ich hoffnungsloser Fan der Anhänger dieser Band war. Wir schauten uns so an, schauten auf die Hände, hallo, selben Ringe. Und dann war natürlich alles klar. So, ich will diese Geschichte nun nicht zu lang werden lassen. Davor habe ich Parjo O1 gespielt. So heißt ein Artist, der auf dem Londoner Label Club Soda Records veröffentlicht. Der Titel heißt Shadows, den ich da eben gespielt habe. Und besonders scharf geworden bin ich drauf oder aufmerksam, weil der Remix, den ich spielte, von der ehemaligen Emo-Dubstep-Größe Different produziert worden ist. Das ist dieser Typ, der die Vokale in seiner Schreibweise auslässt, also DFRNT, so müsste man korrekterweise sagen. Hier kommt ein Track aus dem neuen Album, es ist sein erstes, des französischen Produzenten Feats. Cutting records is a habit. I'm digging. records. I'm pressing on the turbo and transmat is on my axis. Electro, eternal, in control like I'm on the pitch. Now back to basics at the bunker, sipping on some classics. With the implant going strong, I'm not so materialistic. Anyway, DJ International, this summer I'm getting paper. I got the club beats on BMW. Release I happen to enjoy. No relief like Planet E, always on the rush hour. We all look like Todd Terry, freezing fictional Trezor. On new groove I get sonic, mental, celluloid. Sickle cell like swamp, what reflex? Electroids. More virus in my planet moon, we multiply like clone. Rearmed, casual ministry of breaking bones. We met decent in the game, disfigured dubs, rhythm and sound. You're just a gigolo, fragile, breakdown bass like suburban. Sunny view on the Riviera, pocket full of that dance mania. Jetpacked on in tweet solo, we archive the dance arena. Cutting ring, over the multi, Harry Allen on you, bitch. I believe no hype. Closer to the edge than even we wanted with it. If this don't go right, then assholes like myself are proving so right. All I got is this rap shit. All I want is a castle and to move like a man with a minimum of harassment. The company of women with opinions and fat asses. That's my list of demands. You don't answer them, get the catalyst. I'm stuck in a time capsule when rap was actually factual. Meaning shit you spit might cause killers to come and clap at you. Stupid, goofy, stoolie, the Gucci, Gucci, you slap you. And that go for them cock-kissing cats that's in the back. They all sweet as Lil Richard, dang, good God Almighty. It make a nigga like they go woo and rob the park. I exit stepping with my weapon with the Jefferson walk. If you pressing any objections, you could get left in chalk. So my suggestions, let a GD forgive my transgressions. A woman being Catholic confesses, professing depression. I'm chin checking, chill stressing on your butt and I'm pressing. Mike, a fuck a rapper's life up like Malik did depression. You know I get the green, I'm taking it. Bosses don't change a thing, and the name is seemingly making it. Servants will kiss the ring of whoever they think is paying them. You don't deserve the spit that they hurled up in your face and shit. My name is Michael Render, and we're the new Avengers. We here to tell you all your false idols are just pretenders. They corporation slaves and ditch it to all the lenders. So even if you got seven figures, you still a nigga. Some men are meant for the light to be shined out of shitty talking. Y'all better off trying to hide like the yay in the little pocket. We overly fucking awesome. They watch and adopt our concepts. Squawk at the brother juice while we skin him in cup of coffee. Ein, zwei mehr Sätze gleich zu diesem Duo Run the Jewels, so heißt es. Fumbling through the ether, take a ride in Aquila. Cautious at Elira, squishy dealer, hits the meter. A shrewd operator in the shadow of a beacon. Have a dirty weekend, interesting proposition. Insinuate and listen. Listen, what a way to make a living. Sit the rip and throw my hands like a reverend. Triple sixes, double sevens. When I get down to this, cut catalyst. For a revolution. Hier. Kleiner Break hier. Musik darf, Musik muss und auch eine Sendung darf und muss gelegentlich so leicht ins Desaströse abgleiten. Und das, was das gerade gehörte Trio, die Young Fathers aus Schottland, hier teilweise veranstalten mit ihren völlig durchgeknallten Bässen, die da, so scheint es zumindest, völlig unkontrolliert durch die Tracks herum meandern, vagabundieren. Das finde ich unterm Strich ganz schön großartig und das verrät, würde ich zumindest aus meinem Horizont, meiner Kenntnis sagen, so ein bisschen auch die Company Flow Schule. Company Flow, das war eine Crew aus New York, die auch sehr bassorientierten, für damalige Verhältnisse, bassorientierten Hip-Hop produzierte und deren Kopf war niemand anderes als LP, den ich kein Zufall zuvor gespielt habe, mit seinem neuen Projekt Run the Jewels heißt das und an seiner Seite befindet sich Killer Mike, diese beiden, also LP und Killer Mike, letzterer meines Wissens aus dem Outcast-Umfeld sind Run the Jewels, gleichnamig ihr Album auf dem immer noch sehr stark nach vorne denkenden britischen Label Ninja Tune erschienen, was im Übrigen auch gilt für die Young Fathers, die ich hier angeschlossen habe, ein Trio aus Schottland, dessen Mitglieder unterschiedliche, wenn man das so sagen kann, Wurzeln haben, die teilweise ins Afrikanische auch gehen. So viel mal dazu und dann habe ich ein Album gespielt, das mich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Fietz, der französische Produzent, der vor etlichen Jahren gemeinsam mit der damals noch unheimlich jungen Affi, die zeitweise ja auch seine feste Freundin war, gewissermaßen die Türen für das Ed Banger Label aufgemacht hat mit diesem wunderbar charmanten Titel. Viele werden sich noch daran erinnern. Pop the Clock oder auch Pop the Glock. Beides war meines Wissens möglich. Fietz jetzt, man höre und staune mit seinem Debütalbum nach all den Jahren, Instant Alpha und mit einem Titel, den ich eben gespielt habe, Electric Empire, bei dem man doch fast schwören möchte, die Stimme von Affi zu hören. Sie ist es aber nach allem, was ich gelesen habe, nicht. Sie gehört einer Frau namens Kito. So viel mal zu den gerade gehörten Musiken. Ich habe in der ersten Stunde eine Frau gespielt namens Sascha Kiebel aus Großbritannien an der Seite von Sync mit einer aus meiner Sicht sehr gelungenen Hausnummer. Ich möchte, ich habe vergessen zu erwähnen, dass diese Sascha Kiebel auf ihrer eigenen Seite derzeit eine wirklich großartige EP kostenlos zum Download anbietet mit insgesamt 8 Tracks, innerhalb derer sie sich gezügelter gibt im Tempo. Wir werden das gleich hören. Das ist wunderbar plüschiger, Synthesize, dominierter natürlich R&B, wenn man so will, in allen Facetten, Dubstep geschult, klar. Und der gibt Anlass für die größten Hoffnungen. Ich bin auf diesen Namen eher zufällig gestoßen innerhalb dieser Woche. Sascha Kiebel, K-E-A-B-L-E. Wer ihre Seite besuchen möchte, der wird die besagte EP dort finden, aus der ich hier Musik spiele. Nice, go down and hold it up well, and you can see the way I contemplate my every move comes back. Every hair stand up and slow. Black Book, schwarzes Buch, so heißt die EP von Sascha Kiebel, von der ich hier gerade Musik gespielt habe, die auf ihrer eigenen Website frei downloadbar ist. Hier kommt der Regenhund, Rain Dog.

um kurz nach Mitternacht. Das ist richtig. Bevor ich hier weiter Musik spiele, erlaubt bitte noch mal ganz kurz einen Rückgriff auf eben gehörte Tracks, zu denen im allerletzten Fall die amerikanische Band Blaus zählte mit einem Titel aus ihrem Album Imperium. Dann hatte ich das schwedische Folk-Pop-Duo Solander gespielt, das seine Titel teilweise regelrecht trippig so ein bisschen auswalzt und dazu, zumindest sind das so meine persönlichen Empfindungen, zu regelrecht hypnotischen Wirkungen kommt. Ich mag dieses Album sehr. Monochromatic Memories heißt es. Komme nun aber zu einer Frau, die mich bevor ich hier weiterrede, mache ich die Musik aus, sonst komme ich hier ins Stottern, falle hin und schlage mir den Kopf auf, weil sie hat mir den Kopf verdreht, natürlich jetzt hier nicht auf irgendeiner Liebesebene, sondern musikalisch. Die haut mich um, die Frau, die heißt Desiree Kloikens, wie die mit ihrer Stimme in ihre Tracks da so urplötzlich reinkommt. Sie steht plötzlich vor dir. Da war nichts. Wir wissen ja, fast alles ist im letzten Jahr aus dem Nichts gewissermaßen gekommen, im Fußball, in Politik, überall. Das Nichts war noch nie so groß. Aber ich will das ja gar nicht zu einem Witz verklären. Sie steht wirklich da wie aus dem Nichts und so halb lakonisch, halb berichtend, aber nie mit irgend so einer dämlichen Koketterie, steht sie dann da und berichtet und trägt ihre Texte vor und fährt mir in Mark und Bein. Desiree Kloikens lebt meines Wissens in Berlin, stammt aber wohl aus dem Ruhrgebiet, aus einem kleinen Dorf, zumindest in einem Interview spricht sie davon, dass sie im Dorf lebte und ihr Onkel ihr da irgendwann eine Gitarre besorgt hat, die zunächst nicht möglich war. Sie hat noch zwei Geschwister, alle sind arbeiten gegangen, sie verdingte sich zunächst oder lernte Kfz-Mechanikerin. Dann kam ihr Onkel und meinte, hör mal, also eine Gitarre brauchst du am Ende dann doch. Die wurde ihr geschenkt. Sie kaufte sich ein preiswertes Gitarrenbuch, hat alle darin vorkommenden Akkorde sich in Windeseile drauf geschafft und dann musste es ja irgendwie weitergehen. Und dann traf sie einen Lehrer oder fand einen Lehrer in Duisburg, der vermutlich dafür verantwortlich ist, dass wir sie heute kennen. Zunächst mit einer EP, die im Herbst bereits erschien und nun in wenigen Tagen mit ihrem Debütalbum Wenn die Nacht den Tag verdeckt von Desiree Kloikens. Und dieser Lehrer ist 60 Jahre alt und heißt A.S.H. Pelikan. Er kommt aus Duisburg, hat eine großartige Website, die ich heute besucht habe, auf der er sich selber als deutscher Musiker, Songwriter, Gitarrenlehrer und Schriftsteller bezeichnet und hinzufügt, Pelikan, das sagt er selber, gilt als einer der erfolglosesten Duisburger Autoren und Liedermacher der letzten 40 Jahre. Weltweit hat er 960 Bücher und 538 CDs verkauft. Das zumindest war der Stand heute Nachmittag am Sonntag oder gestern Nachmittag. Der Desiree Kloikens zumindest hat er Gitarrespielen beigebracht, ihr die Musik des Duisburgers Tom Lever näher gebracht und, wie sie hinzufügt in einem Interview, er hat ihr auch Schach gelehrt. Also viel mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Wenn die Nacht den Tag verdeckt, ein absoluter Tipp meinerseits, wenn das Ganze nicht schon von anderer Seite an euch herangetragen worden ist. Ich weiß, dass Desiree Kloikens bereits seit einiger Zeit handfest in einigen Zirkeln gefeiert wird. So viel mal zu den eben gehörten Tracks. Hier geht es weiter mit Damien Dorado. Met on the road by a face on what's new. Shapeless was his frame and his colors were few. We went out for a time by the sentences in. Thank you.

down where the rivers meet the oceans when you die. Gold dust highway, I've seen you in every single way. Naked as the night, broken down in state. Oh, down where we never got to stand. Out on the rivers where the heavens took your hand. Fast unmerklich tritt da jemand vor die Bassdrum in diesem und den weiteren Titeln der englischen Champs, die ich hier gespielt habe. Ihr Debütalbum Down Like Gold erscheint im Februar dieses Jahres. Der gerade gehörte Titel, der Titeltrack des Albums, war aber bereits in 2013 auch veröffentlicht worden auf einer da schon zu hörenden EP mit dem Titel Spirit is Broken. Das ist das große Talent dieser Band, im Grunde völlig körperlose Musik zu fabrizieren, die in erster Linie geprägt ist durch Stimmen, die sich überlagern und eben die entsprechenden Gitarren, nur ja, was heißt schon körperlos, aber so das übliche Schlagzeug-Bassgerüst geht den Songs fast ab und trotzdem hat man ständig das Gefühl, ich zumindest, ich könnte sie auch im Stadion hören und hätte ich eine Flagge oder eine Fahne in der Hand, würde ich so Flag-Waving-mäßig zu den Tracks mich bewegen können. Ich sehe da überhaupt kein Problem denn. Die Champs. Davor haben wir ein Beispiel dafür gehört, wie früher in Studios gelegentlich schon mal Dinge schiefgehen konnten, irgendwie merkwürdige Geräusche aufs Band, was ja damals wirklich noch ein Band war, kamen und irgendwer dann vergaß, das darunter zu nehmen oder auf eine weitere Version, eine weitere Aufnahme zu drängen, mit dem Ergebnis, dass der Song im Grunde, ich sag das jetzt mal so, wie es ist, im Arsch war, kaputt. Niemand interessierte sich für solche Musik. Es müssen in solchen Fällen immer erst 40 Jahre vergehen, bevor die ganze Genialität eines solchen Unfalls richtig begriffen wird, zumindest im Fall des Amerikaners Sixto Rodriguez ist es so gewesen, der sein Album Cold Fact mit diesem überragenden Titel Sugar Man bereits im Jahr 1970 veröffentlicht hat. Völlig erfolglos, genauso erfolglos, wie er versucht hat, für politische Ämter zu kandidieren, bis dann in Südafrika junge Fans auf ihn aufmerksam wurden und er zum Helden in Südafrika wurde, wo alle glaubten, er sei tot. Dass er das nicht ist, stellte sich erst raus, nachdem Fans von Südafrika in die USA gereist waren und ihn dort lebend antrafen. Eine unfassbare Geschichte, inzwischen auch verfilmt und angestoßen worden durch die Wiederveröffentlichung dieses Cold Fact betitelten Albums vor einigen Jahren. Dieser CD liegt ein Booklet bei, wie ich es selten in anderen Fällen gesehen und gelesen habe, mit etlichen Seiten und der ganzen Geschichte, ich habe es noch mal in der Hand, deshalb raschelt's hier, der ganzen Geschichte, die man da nachlesen kann, braucht man ungefähr 2 Tage für. Rodriguez, die Champs Und was haben wir noch gehört? Damien Juredo. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, der auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Er kommt aus Australien, ein sehr cooler Typ. So war auch seine Rockmusik zurückgenommen, minimal. Ob er noch etwas veröffentlicht, weiß ich nicht. So mit einer sparsamen, nachtschwangeren Geste. Dave Graney ist sein Name. In den 90er Jahren hatte er eine Band, die Coral Snakes. Dave Graney and the Coral Snakes. Entsprechend hier mit dem Titeltrack ihrer Mitte der 90er Jahre erschienenen CD Night of the Wolverine. Your Saturday night, golly gee, Monday morning, what does it mean? Night of the Wolverine. Yeah, I'm out of here, yeah, I'm gone. All around me, an open road. Night of the Wolverine, night of the Wolverine, yeah. You'll be here on the 25th floor with my feet in the clouds. I can't know what you mean, know what I mean. Night of the Wolverine, night of the Wolverine. All is reflection, all is gone. All around, all around me, an open road. Night of the Wolverine. Free beer and chicken in hotel rooms. Hired cars, snakeskin boots. Money in my pocket, a scarf over the lampshade. Black tape over the window, one strong suitcase. Going to bed in the morning, breakfast in the afternoon. Love ya, love ya, love ya. Next time I'm passing through, I put a hump on my back so I can walk straight in the world. I'm a song and dance man, best for Walter. Night of the Wolverine. I put a hump on my back so I could walk straight in the world. I'm a song and dance man, work with me, girl. Night of the Wolverine, night of the Wolverine. Yeah, I'm dreaming of a quiet life. See a minor role in a rerun show on a pirate channel in an obscure Portuguese colony. Night of the Wolverine. Night, night of the Wolverine. Night of the Wolverine. You can run, you can shout, you can do what you like. Night, night, night of the Wolverine. Night of the Wolverine. Well, I can't know what you mean, know what I mean. Well, I can't know what you mean, know what I mean. Well, I can't know what you mean, know what I mean. Well, I can't know what you mean, know what I mean. Night of the Wolverine. I can't know what you mean. I can't know what you mean. Night of the Wolverine. Night of the Wolverine. I can't know what you mean, know what I mean. I can't know what you mean, know what I mean. Well, I can't know what you mean, know what I mean. Well, I can't know what you mean, know what I mean. Night of the Wolverine. 1Live4. Wir haben gehört Dave Graney, Porcelain Raft, hier gerade verklungen. Ich hänge eine weitere Band an, Revere aus Großbritannien. In the flood, now buried under the mud, a gaunt who's hard to defend. Now he's misunderstood. We'd help him out if we could. Don't you mind at home? Why don't you answer the phone? This silence brings a new silence in me. Don't you hide at home? You won't survive on your own. Some footprints passed on the road. Pressed heavy under the load. A hope that's hard to pretend. Now the waters have flowed. We'd lift them out if we could. Don't hide at home. Why don't you answer the phone? This silence brings a new silence in me. Don't you hide at home. You won't survive on your own. Live 4, gerade verklungen, ich hab's glaube ich gesagt, die britische Band Revere, was so viel heißt wie verehren. Nachdem ich zuvor Porcelain Raft gespielt hatte, ein Ein-Mann-Projekt aus New York mit Musik aus dem letztjährigen Album Permanent Signal. Darf ich vielleicht ganz kurz bei dieser Band noch bleiben, die ich zuletzt im Dezember live gesehen habe auf einem Festival, das ich hier schon des Öfteren habe dann natürlich auch anklingen lassen. Es ist das Glimpse Festival, ein Showcase-Festival, das in diversen kleinen Clubs der wunderhübschen belgischen Stadt Gent kurz vor Weihnachten stattfindet. In einem der Läden, Charlatan heißt er, am Flaßmarkt, gehört dem sogenannten König vom Flaßmarkt, gewissermaßen einem Einäugigen, den ich mittlerweile ganz gut kenne. Wir hatten uns begrüßt, der Laden war rappelvoll und irgendwie im Gedränge vor dem Konzert ist mir, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, jemand in die Arme gelaufen, ein blanker Zufall, von dem sich herausstellte Stephen Ellis. Der Kopf der gerade gehörten insgesamt, haltet euch bitte fest, siebenköpfigen Band mit dem Namen Revere. Es stellte sich heraus, er ist Kopf dieser Gruppe. Ich sprach ihn an, ich sagte so bla bla bla, Radio, Journalist, Germany und so weiter. Dann eilte er nochmal los und drückte mir eine CD in die Hand, von der ich hier gerade Musik gespielt habe, die interessanterweise auf einem Label aus den Benelux-Ländern erschienen ist, bereits und jetzt erst in 2014 in England, dem Heimatland der Band mithin, also erscheinen wird. Was natürlich ein Schlaglicht darauf wirft, wo die Band wie erfolgreich ist, nämlich im eigenen Mutterland so gut wie gar nicht. Der Auftritt gefiel mir auch gar nicht sonderlich gut. Es standen, ich sag's nochmal, 7 Leute auf der Bühne mit Bratsche, mit Cello, hölzern, etwas kam nicht richtig zusammen. Ihr kennt diesen Spruch womöglich, die Summe der einzelnen Teile. Also irgendwie war das so überhaupt nichts. Und es war mir dann auch fast schon peinlich. Ich denke, hoffentlich sprechen sie dich nicht an nach dem Konzert und fragen dich, wie war's denn? Du müsstest dich so ein bisschen verbiegen. Aber dem war auch nicht so. Lange Rede, kurzer Sinn, das Album ist hervorragend. Ich kann es gar nicht fassen. Das ist so wunderbar. Das ist ein so von leichtem Pathos, so historic, so geschichtlich getragener, vielleicht so ein bisschen mittelalterlicher Folkrock, aber gleichwohl auch mit Elementen Nick Cave. So irgendwo in diesem Feld bewegt sich das, sehr getragen, aber wunderbar emotional. Und wenn ich allein schon höre, wie die Trompeten da so reingedreht werden in den Titel, den ich eben gespielt habe, wunderbar. Ich muss gestehen, ich habe mich da irgendwie getäuscht oder ich habe zwei völlig voneinander abweichende Einschätzungen zu dieser Band, wobei die letzte das Album betreffend mittlerweile überwiegt. Das musste ich dann hier doch mal loswerden. Ich sage nochmal, Revere heißt die Band, My Mirror, Your Target, das Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Ist ja auch schwer heute mit 7 Leuten noch Musik zu machen. Die Bands verschwinden irgendwie. Es gibt gar keine mehr. Zumindest nicht viele. Die meisten Leute, die wirklich Erfolg haben, die machen das so mehr mit sich aus oder mit ihrem männlichen Partner, Partnerin, wie auch immer, so Soloprojekt, Duo. Das ist das Zeichen der Zeit. Hier kommt, wie zur Bestätigung, der Kanadier Doug Paisley. Too soon to talk about the past, I didn't know how tightly I was holding on till I let go. I see the morning dawn, the color of the dawn, waiting for the light. Turned the ground, found the roots still burning. The night moon that lingers in a blue sky brings a yearning. It takes a waterfall to drown all my doubts. Sometimes it takes a light. I'm gonna wait for you. Cigarettes and a bottle of beer. This poem that I wrote for you. This black stone and these hot tears are all I got left now of you. I remember you in the Marine uniform, laughing, living at your Chappelle party. I read Robert McNamara, Sissy Sorry. Your high boots and striped t-shirt, I believe you looked so bad. Hey, you and your rock and roll band, you were the best thing this shit town ever had. Now the men will put you here, eat with their families in rich dining halls. An apology and forgiveness got no place here at all. Hit the wall. Tell me, would they recognize me? For the living time it must be served. The day goes on. Cigarettes and a bottle of beer. Skin on Blackstone. On the ground, dog tags and wreaths of flowers. With the ribbons. Red is the blood. Red is the blood you spill in the central Highlands mud. Limousines rush down Pennsylvania Avenue, rustling the leaves as they fall. An apology and forgiveness got no place here at all. Hate the one. Thank you. Der blanke Wahnsinn. Eben hörten wir Bruce Springsteen, High Hopes, sein Album mit Raritäten und B-Seiten. Dieser Mann hier gibt uns Anleitungen und was für welche für das ganz persönliche Kopfkino. Sein Name ist Darren Cunningham. Seit 2004 kennt Mann, kennt Frau ihn vielleicht besser als Actress. In wenigen Tagen am 24. Januar erscheint sein neues Album Ghetto Will, das mit allerhöchsten Lorbeeren bereits jetzt geschmückt wird, mit allergrößter Neugier erwartet wird. Actress Ghetto Will, daraus gerade der Titel gehört. Time. Hier im Hintergrund kommt der, ich glaube, er kommt aus Island. Ich habe es gerade nicht ganz scharf im Kopf. Johan Johansson, der einen Soundtrack beigetragen hat zum Thriller Prisoners. Und dieser Soundtrack wird am 1. Februar veröffentlicht. Thank you. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, ich möchte mich an dieser Stelle hier ganz kurz bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit und mich verabschieden, wünsche euch eine liebe, eine gute und vor allen Dingen natürlich gesunde Woche. Ich hoffe insbesondere, die letzten Minuten sind mir hier nicht zu ruhig geraten. Letzten Endes hängt es immer an Kleinigkeiten, wie eine solche Sendung verläuft. Wäre ich zum Beispiel dem Tipp, Veranstaltungstipp eines meines Blumenhändlers gefolgt, der mir unter der Woche geschrieben hatte, wäre diese Sendung sicherlich ganz anders gelaufen. Allerdings traf sein Tipp auch viel zu spät bei mir ein. Er schrieb, wir waren mit 10 Leverkusener auf dem Coxperra Konzert in Köln. Coxperra ist eine Oi-Punk-Band, ganz altes Kaliber. Da hast du gefehlt, schreibt der Blumenhändler. War eine feine Sache. Haufen Skins, Hools, Assis, Punks vor Ort. Mein Favorit war ein früherer Leverkusen-Skin mit Victoria Köln Bauchtattoo. Die Gruppe spielte in der Essigfabrik. Ich hab's leider versäumt. Hätte ich's nicht versäumt, hätten wir hier möglicherweise eine komplett andere Veranstaltung gehabt. In diesem Sinne empfehle ich mich, in der anstehenden Woche findet das Eurosonic Festival im niederländischen Groningen statt. Zimmer, Bett, Matratze beim Bärtigen, meinem Freund dort, ist gebucht. Ich hoffe, ich kann in der nächsten Woche am Sonntag ausgepumpt, zwar aber trotzdem halbwegs in Form, einige interessante neue Tracks hier präsentieren. Bis dahin, ciao!